Ziel, als dass ich möge selig sterben und meines Glaubens Anteil erben. Drum leb ich alle Zeit zum Grabe fertig und bereit. Und was das Werk der Hände tut, ist gleichsam, ob ich sicher wüsste, dass ich noch heute sterben müsste. Denn Ende gut macht